Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. »26. Mai 1828, Pfingstmontag. Plötzlich ist er da. Wie aus dem Himmel gefallen steht er auf dem Nürnberger Unschlittplatz. Ein junger Mann, etwa 16 bis 18 Jahre alt, der Kleidung nach ein Bauernbursche. Schuhmachermeister Georg Weikmann ist der Erste, der ihn sieht. In einiger Entfernung von mir fing er an zu rufen, »Hey, Bue!« Und als er mir näher gekommen war, behändigte er mir diesen Brief, auf welchem ich die Aufschrift las, an den Herrn Rittmeister der 4. Eskadron. Aber der Kommandant der 4. Eskadron des in Nürnberg stationierten 6. Chevaulegier-Regiments kann mit diesem merkwürdigen Burschen nichts anfangen, der auf alle Fragen einen einzigen Satz gebetsmühlenartig wiederholt. Reiter möchte ich werden, als solcher haben wir mal fortgegangen ist. Der junge Mann machte einen kindischen Eindruck. Außerdem wackelte er eher, als dass er ging, so die Augenzeugenberichte. Weil er sich nicht ausweisen konnte, hielt man ihn zunächst für einen Landstreicher und steckte ihn ins Gefängnis. Die beiden Briefe, die er bei sich trug, klärten nichts. Vielmehr warfen sie neue Fragen auf. Der erste Brief, der den Knaben, dem Rittmeister, zur Ausbildung andiente, war angeblich von einem Tagelöhner verfasst, der behauptete, das Kind an Sohnesstatt im Verborgenen aufgezogen zu haben. Den zweiten nannte man den Mägdeleinzettel. Er war in derselben Handschrift und mit derselben Tinte geschrieben wie der erste, obwohl er so tat, als sei er einst dem ausgesetzten Säugling beigegeben worden. Das Kind ist schon getauft, es heißt Kasper. Einen Schreibnamen müssen Sie ihm selber geben. Das Kind möchten Sie aufziehen. Sein Vater ist ein Chevaulegier gewesen. Wenn er 17 Jahre alt ist, so schicken Sie ihn nach Nürnberg zu 6. Chevaulegier-Regiment. Da ist auch sein Vater gewesen. Ich bitte um Erziehung bis 17 Jahre. Geboren ist er am 30. April 1812 im Jahr. Ich bin ein armes Mägdelein. Ich kann das Kind nicht ernähren. Sein Vater ist gestorben. Kaspar Hauser, ein Fall mit vielen Fragezeichen. Seine Geschichte ging als ungelöstes Kriminaldelikt in die Annalen ein. Und er gilt als Präzedenzfall eines früh vernachlässigten, bindungsgestörten Kindes. Nach ihm benannte man das Kaspar-Hauser-Syndrom. Psychiater Norbert Müller vom Münchner Universitätsklinikum an der Nussbaumstraße sagt, dass man mit dem Begriff heutzutage nicht mehr viel anfangen kann. Das Kaspar-Hauser-Syndrom als solches ist in der modernen Medizin nicht gängig. Das, was dem entsprechen würde, wäre auf der einen Seite die mehr genetisch bedingte Form einer autistischen Störung und auf der anderen Seite die umweltbedingte Form zum Beispiel dessen, was als Hospitalismus beschrieben ist. Also ein völliger emotionaler Rückzug infolge auch von fehlender emotionaler Zuwendung. Ich meine, das kann man sich ja heutzutage eigentlich nicht mehr vorstellen und auch, denke ich, in jüngerer Zeit würden solche Syndrome eigentlich zumindest in Mitteleuropa nicht beschrieben. Ist die Geschichte des Kaspar Hauser ein Mythos? Was ist wirklich dran am Fall des Nürnberger Findlings? Wie konnte es dazu kommen, dass er so berühmt wurde? Fragen um Fragen. Eins jedoch ist klar, eine ganze Reihe von Männern versuchte, sich mit Hilfe seiner Person einen Namen zu machen. Nürnbergs Bürgermeister Jakob Friedrich Binder und sein kleiner romantischer Roman. Bekanntmachung. Einen in widerrechtlicher Gefangenschaft aufgezogenen und gänzlich verwahrlosten, dann aber ausgesetzten jungen Menschen betreffend. War es Wichtigtuerei oder überschießende Anteilnahme? Voreilig, ohne sich mit übergeordneten Behörden abzustimmen, veröffentlichte Nürnbergs erster Bürgermeister und Polizeichef Binder am 14. Juli 1828, also 7 Wochen nach Kaspar Hausers Auftauchen auf dem Unschlittplatz, seine ganz persönliche, rührselige Version von dessen Geschichte. Lang, lang. Aber wie lang, das weiß er nicht, weil er keinen Begriff von der Einteilung der Zeit hatte, war er in dem Kerker gewesen. Da öffnete sich endlich die Türe des Kerkers, und der Unbekannte, welcher ihn bis Nürnberg geführt, trat ein, barfuß, und gab sich ihm als denjenigen zu erkennen, der ihm immer Brot und Wasser gebracht habe. Dass Polizeichef Binder den Findling mehrfach zu sich nach Hause genommen hatte, um ihm sein Geheimnis zu entlocken, fand damals allgemeine Zustimmung. Denn selbst der berühmteste Rechtsgelehrte Bayerns, Anselm von Feuerbach, war an einer ordentlichen Befragung Kaspar Hausers gescheitert. Alles, was ich aus ihm herausbringen konnte, war ein so kauderwelsches, verworrenes, unbestimmtes Zeug, dass ich mit seiner Sprechweise noch nicht vertraut, das meiste nur erraten, vieles gar nicht verstehen konnte. Umso besser also, dass Binder eine schlüssige Geschichte heraushören konnte, obwohl sie gewisse Ungereimtheiten aufwies und das Problem aufwarf, wie Feuerbach, damals Präsident des Ansbacher Appellationsgerichts, als leise Kritik anmerkte: Was davon wirklich aus Kaspers trüber Erinnerung geflossen oder ihm durch vieles Fragen unwillkürlich aufgeredet und eingefragt sei. Binders Geschichte von dem unerhörten, also noch nie gehörten Fall, kursierte bald in fast ganz Europa. Sie war wohl auch Kaspar Hauser bekannt. Denn die Selbstbiografie, die er im November 1828 niederschrieb, wich inhaltlich nicht von der Verlautbarung ab. Da war aber nichts darin als das Stroh, wo ich gelegen bin und gesessen. Und die zwei Spielpferd, und die wollen Decke. Und in der Erde neben mir war ein rundes Loch, wo ich meine Notdurft hineingetan hab. Und der Wasserkrug. Und sonst war gar nichts darin. Es ist auch kein Ofen gewesen. Ich habe Bekannte befragt, was sie denn so von Kaspar Hauser wüssten. Und dann sagten sie, ja, der war eingesperrt. In jahrelanger Dunkelhaft und niemand hat sich Gedanken gemacht, dass das eigentlich so gar nicht gewesen sein kann. Jeder moderne Mensch müsste eigentlich wissen, dass jemand, der von Wasser und Brot lebt, sterben wird. Er wird einfach an der Mangelernährung sterben. Auch in unserer Zeit scheint es so zu sein, dass man die Dinge erstmal glaubt, die man liest. Meint die Nürnberger Historikerin Anna Schiener, die 2010 ein Buch zum Fall Kaspar Hauser veröffentlicht hat. Psychiater Norbert Müller vom Münchner Universitätsklinikum an der Nussbaumstraße stimmt ihr zu. In einer völligen Isolation zu leben, so wie es Kaspar Hauser ja für sich selbst beschrieben hat, ist aus heutiger Sicht eher unmöglich. Das heißt, man würde sowas vermutlich gar nicht überleben. Auf jeden Fall aber, so der Psychiater Norbert Müller, weisen Kinder, die unter welchen Umständen auch immer lange Zeit eingesperrt waren, große Entwicklungsrückstände auf. Diese Kinder, denen fällt es sehr schwer, Kontakt aufzunehmen, auch emotionalen Kontakt. Sie können natürlich nicht lesen, nicht schreiben, nicht rechnen, die Grundfähigkeiten. Und je nachdem, wie diese Isolation ausgesehen hat, dann natürlich auch körperliche Entwicklungsrückstände. Die psychologischen Ambitionen des Rechtsgelehrten Anselm Ritter von Feuerbach. Indem er seine Jugend verschlief, ist sie ihm vorübergegangen, ohne dass er sie gehabt hätte, weil er sich ihrer nicht bewusst werden konnte. So sind Kaspern, der erst im Jünglingsalter als Kind zur Welt gekommen ist, jetzt und für alle Zukunft die verschiedenen Lebensstufen verrückt, aus- und durcheinandergeschoben. 1832 veröffentlichte der Rechtsgelehrte Anselm von Feuerbach die Schrift Kaspar Hauser, Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen. Eine frühe psychologische Studie, wenn man so will, die sich vor allem über den Frevel des partiellen Seelenmordes empörte, der an dem Findling verübt worden war. Denn der hochdekorierte Jurist, der im Königreich Bayern die Strafpraxis humanisiert hatte, ging davon aus, dass Kaspar Hauser im Kellerloch unter Opiumeinfluss gestanden hatte. Konnte er sich doch nur an Bruchstücke seiner Kindheit erinnern? Ein Zirkelschluss also, den sich der Präsident des Ansbacher Appellationsgerichts da erlaubte. Nur wer das erfahren und gelitten, was Kaspar, kann wie Kaspar sein. Und wer sich so zeigt wie Kaspar, muss in dem Zustande gelebt haben, wie ihn Kaspar von sich erzählt hat. Da, wo ich immer eingesperrt war in diesem Gefängnis, da war es mir recht gut vorkommen. weil ich von der Welt nichts gewusst habe und so lang eingesperrt war und keinen Menschen niemals gesehen habe. Anselm von Feuerbachs Name ist heute untrennbar mit dem des Findlings verknüpft. Der Rechtsgelehrte setzte nämlich die gewagte Theorie in die Welt, dass Kaspar Hauser Opfer eines Kindstausches und der rechtmäßige Erbprinz von Baden sei. Auf diese Weise bekam die fränkische Provinzposse eine größere politische Dimension. Vermeintliche Beweise gab es genug. Da war seine, wenn auch beschränkte, Intelligenz, sein Drang zu Höherem, ja, und da waren seine Träume von einem prächtigen Schloss. Feuerbach, ganz früher Psychologe, sah in ihnen wiedererwachte Erinnerungen aus seiner früheren Jugend. Kaspar Hauser kam bei dem Junggesellen Georg Friedrich Daumer unter, der mit Mutter und Schwester einen Haushalt führte. Bei dem noch jungen, kränklichen Gymnasialprofessor lernte der Wundermensch, wie ihn Feuerbach nannte, innerhalb weniger Wochen lesen, schreiben und kleine Rechenaufgaben lösen. Bald konnte er auch auf dem Klavier dilettieren. Die Historikerin Anna Schiener meint, dass er Vorkenntnisse besessen haben muss. Für die ihn Umgebenden erschien natürlich das Wissen, das er sehr schnell sich aneignen konnte, als sensationell. Und als er dann den Stand erreicht hatte, den er wohl schon vorher hatte, da hörte dann diese sensationelle Wissensaufnahme auf und er blieb eben auf dem Stand des 12- bis 13-Jährigen stehen. Schlussendlich war es ja auch so, dass man ihn als Schreiber ausbilden wollte und auch da ist er an seine Grenzen gestoßen. Also er war kein Wunderkind, so wie Daumer oder Feuerbach das gerne gehabt hätten. Kein Wunderkind also. Was war dann mit ihm los? Es gibt zumindest ein Indiz dafür, dass Kaspar Hauser tatsächlich eine Zeit lang, bevor er in Nürnberg auftauchte, gefangen gehalten worden war. Sein Gehör, seine Augen, überhaupt seine Sinne reagierten extrem sensibel auf äußere Reize, wie die überlieferten Dokumente belegen. Professor Norbert Müller von der Psychiatrischen Universitätsklinik in München meint, wenn man sich vorstellt, man lebt im Dunkeln und lebt in einer völlig reizfernen, reizabgeschotteten Umgebung, dann werden natürlich Reize, die da sind, umso intensiver wahrgenommen. Diese Hypersensibilität spricht aus meiner Sicht dafür, dass er tatsächlich in so einer reizarmen Umgebung gelebt hat. Wohl schon über längere Zeit, also mindestens über Monate. Je tiefer die Töne waren, desto stärker wirkten sie auf ihn und desto weniger schön dünkten sie ihm. Bei Zergliederung von Blumen sah er Unterschiede und Bildungen, die andere nicht wahrnahmen. Bei Öffnung eines Bierkruges sagte er zuweilen, er rauche, ohne dass sonst jemand etwas dieser Art wahrnahm. Die Zeitgenossen, allen voran Gymnasialprofessor Daumer, staunten. Kaspar Hauser war anders als alle bisher bekannten Wolfskinder oder halbwilden Geschöpfe, die die menschliche Fantasie seit der Antike beflügelten. Denn er konnte seine außerordentlichen Wahrnehmungen reflektieren und zu Papier bringen, wenn auch unter Mühen. Wenn ich einen Bleistift in die Hand nehme, so bekomme ich immer ein Ziehen an der Hand nach dem Bleistift. Und besonders wenn ich einen spieze, dann zieht es viel stärker. Und ich werde auch blass im Gesicht eine Zeit lang. Gymnasialprofessor Georg Friedrich Daumer und seine hochinteressanten Experimente. Der sensible Findling erwies sich als ideales Forschungsobjekt. Oder bot er nur die optimale Projektionsfläche für krude Ideen? In den anderthalb Jahren, die Hauser bei Daumer lebte, beobachtete ihn der vom Dienst befreite Philologe fast rund um die Uhr. Er und seine Freunde, darunter Amtsarzt Karl Preu, stellten unzählige Versuche mit dem Naturwesen an, über die sie akribisch Buch führten. Als er das Gläschen mit millionenfach potenziertem Schwefel fern von der Nase hielt, drang ihm ein scharfer, alaunähnlicher Geruch in den Kopf. Es erfolgte wiederholter dünner Stuhlgang und nach dreiviertel Stunden starkes Nasenbluten. Wir müssen uns vorstellen, die biedermeierliche Zeit war eine Zeit der Romantik, der Wundergläubigkeit, sagt die Historikerin Anna Schiener. Der Abdruck eines Brillengestells an seinen Schläfen, die Meinung des Findlings, dass Katzenkot besser röche als Nürnberger Bratwürste. Alles war den Männern eine Sensation. Feuerbach, der auf dem Laufenden gehalten werden wollte, sprach von einer Fundgrube für die Menschheit. In Caspar Hauser zeige sich die noch unverdorbene Natur der Gattung, ganz im Sinne des großen Pädagogen Jean-Jacques Rousseau. Sein Speichel, die Ausflüsse seiner Nase, seine Augenbutter, sein Urin, seine Ausleerungen, seine Blähungen sogar sind Gegenstände tiefer wissenschaftlicher Forschungen geworden. Hausers Niesen, Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen sind als bedeutungsvoll erkannt, spottete der Berliner Polizeirat Johann Friedrich Merker. Der preußische Beamte stellte als erster die bayerischen Untersuchungsmethoden und Schlussfolgerungen im Fall des unschuldigen Findlings öffentlich in Frage. In seinem Schlepptau formierte sich bald eine Front von Gegnern, die ebenso eifrig publizierten und interpretierten wie die Freunde Caspar Hausers. Kurz nach dem ersten angeblichen Attentat auf den rätselhaften Findling veröffentlichte der Berliner Kriminalist seine aufsehenerregende Schrift: Caspar Hauser, nicht unwahrscheinlich ein Betrüger. Am Ende seines Lebens löste Caspar Hauser weitaus mehr Skepsis aus als Begeisterung. Die Rehabilitation des Findlings, seine Integration in die bürgerliche Gesellschaft, scheiterte letztlich. Was war der Grund? Man sagte ihm zu oft ins Gesicht, dass er ein äußerst merkwürdiger und interessanter Mensch sei, dass man sich lange gesehnt habe, ihn zu sehen und kennenzulernen, dass man sich nun ganz ungewöhnlich freue, sich von seiner Liebenswürdigkeit überzeugt zu haben. So die Meinung des strengen Lehrers Meyer in Ansbach, bei dem Caspar Hauser nach einer Odyssee durch verschiedene Haushalte zuletzt unterkam. Die Endstation des gefeierten Kindes von Europa war ein rigider, moralinsaurer Haushalt. Wurde der sensible Naturmensch hier zum launischen Faulpelz? Oder war Lord Stanhope schuld, der reiche englische Earl, der ihm die Adoption versprochen hatte und sie immer wieder hinauszögerte? Jedenfalls starb Caspar Hauser am 17. Dezember 1833, 5,5 Jahre nach seinem Auftauchen auf dem Nürnberger Unschlittplatz. Todesursache war eine Stichverletzung, die ihm nach eigenen Aussagen ein Unbekannter zugefügt hatte. Aber die Historikerin Anna Schiener meint, dass er, wie schon einmal erfolgreich, mit einem weiteren fingierten Attentat um mehr Zuwendung buhlen wollte. Der wollte sich verletzen, um die Aufmerksamkeit Stanhopes, der ihn ja wohl verlassen wollte, wieder auf sich zu ziehen. Er wollte Stanhope zeigen: Bitte nimm mich mit. Es gibt hier Menschen, die mir Übles wollen. Denn Stanhope hatte ihm ja in Aussicht gestellt, er würde ihn nach England mitnehmen. Rätsel über Rätsel. Bevor gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Neurologe Jean-Martin Charcot die Hysterie populär machte und Sigmund Freud das Unbewusste entdeckte, gab es für Caspar Hausers merkwürdigen Fall nur zwei Erklärungsmuster. Der Bursche ist verdächtig oder ein heimlicher Prinz. Seine Gefallsucht, seine flatterhafte Zuneigung, sein Hang zu Täuschungsmanövern, alles Zeichen einer histrionischen Persönlichkeitsstörung, würde man heute sagen. Sie kann genetische Ursachen haben, aber auch durch ein Trauma ausgelöst werden, eine Gefangenschaft etwa, erklärt der Münchner Psychiater Norbert Müller. Unter einer histrionischen Persönlichkeit versteht man eine Person, die besonders reagibel ist auf äußere Reize, auf soziale Reize beispielsweise, die sich sehr theatralisch gibt, die in ihren Affekten und ihrer Emotionalität häufig sehr stark schwankt zwischen Zuneigung und Rückzug beispielsweise. Und das kann hingehen bis zu körperlichen Symptomen, beispielsweise Anfällen, beispielsweise dieser sogenannten hysterischen Blindheit, hysterischen Lähmung und auch das, was bei Caspar Hauser beschrieben wurde, diese sogenannte Pseudodemenz. Also, dass er sich zum Beispiel nur an wenige Details seiner Vergangenheit erinnern konnte. Wer war nun Caspar Hauser? Wo kam er her? Auf diese schwierige Frage, die an die Urgründe menschlichen Seins rührt, antwortete der Findling selbst stets entwaffnend schlicht: Das weiß ich nicht. Auch die Historikerin Anna Schiener konnte trotz gründlicher Recherchen keine klare Antwort finden. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann denke ich, dass das stimmt, was auf dem Zettel stand, den Kaspar Hauser bei sich hatte, als er in Nürnberg auftauchte. Er war das uneheliche Kind, vielleicht einer Magd, das man unterbringen wollte, beim Militär. Nichts anderes. Ich denke, genau das war's. Dieser Zettel hatte wahrscheinlich recht. Aber das ist natürlich nicht beweisbar. Die Literatur zu Kaspar Hauser füllt heute Regale. Juristen, Mediziner, Naturwissenschaftler und allerlei Exzentriker arbeiteten sich an dem Fall ab. Seine merkwürdig geformten Knie, die Tatsache, dass er einige Brocken Ungarisch verstand, die beiden rätselhaften Attentate. Aber nichts, nicht einmal eine DNA-Untersuchung seiner blutverschmierten Unterhose im Jahr 1996 und weitere genetische Untersuchungen 2002 brachten Klarheit darüber, wer er denn nun gewesen ist.